Good morning, my fruitful vine branches. Guten Morgen, meine fruchtbaren Weinreben. Look what Jesus says in the next verse. This gives me the goosebumps and joy. Schau, was Jesus im nächsten Vers sagt. Das macht mir Gänsehaut und Freude. He cares for the branches connected to me. Er kümmert sich um die Reben, die mit mir verbunden sind. By lifting and propping up the fruitless branches. Indem er die unfruchtbaren Reben aufrichtet und stützt. And pruning every fruitful branch to yield a greater harvest. Und jede fruchtbare Rebe beschneidet, um eine größere Ernte einzubringen. Listen, my friend. Hör zu, mein Freund. I am so thankful that the Passion Translation translates this correctly. Ich bin so froh, dass die Passion es richtig übersetzt. I preached this message, I think, more than 30 years ago. Ich habe diese Botschaft schon vor circa 30 Jahren gepredigt. And here, in most Bible it says this. In den meisten Bibeln heißt es, it says he takes away the branches. Er nimmt die Reben weg, er schneidet sie ab. He says the branches that don't bear fruit, he takes away. Also, dass er die Reben, die keine Frucht bringen, wegnimmt. And I remember many years ago I studied this and looked it up in the original Greek. Ich erinnere mich, dass ich dies vor vielen Jahren studierte und im Originalgriechischen nachgeschaut habe. Because when I began to understand the finished work of the cross, denn als ich begann, das vollbrachte Werk am Kreuz zu verstehen, it didn't fit anymore that just because you're not fruitful that he just cuts you off and takes you away. Passte es nicht mehr, dass er dich einfach abschneidet und wegnimmt, nur weil du nicht fruchtbringend bist. First of all, it didn't fit in the finished work of the cross. Erstens passt es nicht in das vollbrachte Werk am Kreuz. Second, it didn't fit with what I've learned at the vineyards. Zweitens passt es nicht zu dem, was ich in den Weinbergen gelernt hatte. I've watched the farmer what he does with his branches that are not fruitful. Ich habe die Weinbauern beobachtet, was sie mit den Reben machten, die keine Früchte brachten. Look, in the original Greek, the word he takes away or removes, one of the meanings is to lift up. Das Wort für nimmt weg bzw. schneidet ab bedeutet im Originalgriechischen unter anderem etwas hochheben, anheben, etwas aufrichten. And this is exactly what the farmer actually does. I've seen it. Das ist genau das, was der Bauer auch wirklich tut. Ich habe es gesehen. There are branches that are hanging down and are not fruitful. Es gibt Reben, die hängen herunter und keine Frucht tragen. The farmer doesn't come and say, oh well, let's just cut you off. You didn't bring fruit. Der Bauer kommt jetzt nicht und sagt, ich schneide euch einfach ab, ihr bringt eh keine Frucht. Here is what he does. Er macht Folgendes. He lifts up that branch and then he props it up. He puts a piece of wood under there, so that it doesn't have to stay up by itself. Er hebt die Rebe hoch und dann stützt er sie ab, indem er ein Stück Holz darunter stellt, damit sie nicht aus eigener Kraft stehen muss. And then the branch will be strong again and eventually it will be able to stay up by itself. Dann wird die Rebe wieder kräftig und steht dann wieder von selbst. What a different picture. Das ist ein ganz anderes Bild. So look, religion has told us, if you don't bring fruit, it's just gonna cut you off and throw you out. Schau, Religion hat uns beigebracht, wenn du keine Frucht bringst, dann wirst du einfach abgehauen und weggeworfen. The churches have told us, if you're not fruitful, get out of here. Die Gemeinden haben uns gesagt, wenn du nicht fruchtbar bist, dann hast du hier nichts verloren. But the Father says, if you're not fruitful, I will do everything in my love to help you become fruitful. Aber der Vater sagt, wenn du nicht fruchtbar bist, dann werde ich in meiner Liebe alles tun, um dir zu helfen, Frucht zu bringen. I will lift you up. Ich werde dich aufrichten. I will prop you up, strengthen you. Werde dich stützen und stärken. Then you will have a strong connection again with the vine and you will bring fruit. Dann wirst du wieder eine starke Verbindung mit dem Weinstock haben und Frucht bringen. You know, didn't Jesus himself say? Hat Jesus nicht selbst gesagt? That I am not going to push out, you know, the fire that is almost gone out. Dass er den glimmenden Docht nicht auslöschen wird. But I will help it to rekindle it again. Sondern dabei hilft, das Feuer wieder zu entfachen. You know, God is such a good God, he will do what it needs to be done to be fruitful. Gott ist so, so gut, er wird alles Nötige tun, damit du Frucht bringst. So he will strengthen you, he will lift you up, he will encourage you. Er wird dich stärken, aufrichten und ermutigen. It is the love of God that causes you to be fruitful, not the anger of God. Es ist die Liebe Gottes, die dich fruchtbar sein lässt und nicht der Ärger Gottes. And in his love he will do everything that you will become a strong branch of the vine. Und in seiner Liebe wird er alles tun, damit du eine starke Rebe am Weinstock wirst. And then he continues. Dann fährt er fort. And he will prune every fruitful branch to yield a greater harvest. Und er beschneidet jede fruchtbare Rebe, um eine größere Ernte einzubringen. Oh my God, I've heard sermons about this that make my head stand up on the back of my neck. Darüber habe ich schon Predigten gehört, die mir die Haare zu Berg stehen ließen. Do you know what I've heard? Weißt du, was ich gehört habe? Over and over again. Immer und immer wieder. And I'm not saying that these people, you know, mean something bad. Und ich sage nicht, dass diese Leute etwas Schlechtes bezweckten. Because they actually really believe this. Denn sie glauben das tatsächlich. But I've heard so many people saying this. Ich habe so viele Leute sagen gehört. Ah, my brother, you have cancer because God is pruning you. Ah, mein Bruder, du hast Krebs, weil Gott dich beschneidet. Ah, your marriage is falling apart. It's the pruning of God. Ah, deine Ehe zerbricht. Das ist das Beschneiden Gottes. Many things that we suffer the consequence of wrong choice, people have called the pruning of God. Vieles, was wir als Konsequenz falscher Entscheidungen erlitten haben, wurde von den Leuten als das Beschneiden Gottes bezeichnet. People have lost precious things and others called it the pruning of God. Menschen haben kostbare Dinge verloren und andere nannten es von Gott beschnitten zu werden. Let me tell you something. Lass mich dir etwas sagen. If you go to a vineyard and watch what the farmer does to a fruitful vine, wenn du in den Weinberg gehst und siehst, was der Bauer mit einem fruchtbaren Weinstock macht, the only way he will ever prune something means cut something off. Dann ist das Einzige, was er beschneidet, also abschneidet, if it is in the way of becoming even more fruitful, die Dinge, die im Wege stehen, um noch fruchtbarer zu werden. That's the first thing. Das ist das Erste. The second thing he says that he's only doing that to the branches that already bring fruit. Zweitens sagt er das nur zu den Reben, die bereits Frucht bringen. Let me tell you something. Lass mich dir etwas sagen. If you are a fruitful branch, wenn du eine fruchtbare Rebe bist, tell me very sincerely. Sag mir ganz aufrichtig. If the Lord says, if I take this bad attitude out of you, you would be much more fruitful. Wenn der Herr zu dir sagt, wenn ich diese schlechte Einstellung wegnehme, wirst du noch viel fruchtbarer sein. Wouldn't you want to be happy for that bad thing to go? Wärst du dann nicht dankbar und glücklich, wenn diese schlechte Sache weg wäre? You see, God is not the God who takes things away from us just because he wants to prune us. Gott ist nicht ein Gott, der uns Dinge wegnimmt, einfach weil er uns beschneiden will. The only motive that God has is perfect love and for us to be more fruitful. Das einzige Motiv, was Gott hat, ist perfekte Liebe und dass wir noch fruchtbarer werden. So God is not a God who takes beautiful things away from you to hurt you. Gott ist also nicht jemand, der dir schöne Dinge wegnimmt, um dir weh zu tun. God is a God who desires for you to be more fruitful and he knows which things are hindering. Gott wünscht sich, dass du noch mehr Frucht bringst und er weiß, welche Dinge dir im Weg stehen. So in his perfect love and great wisdom he removes hindrances to greater fruitfulness. In seiner perfekten Liebe und großen Weisheit entfernt er also Hindernisse für mehr Fruchtbarkeit. Tomorrow we will continue. Morgen machen wir weiter.